schon bald ist es zu spät, viel zu spät. Zigtausende belogen, betrogen, geblendet, verbogen. Eure Taschen habt ihr voll gemacht und ins Gesicht gelacht. Niemals halt.